Knechts amtliche Tätigkeit war in dieser letzten Zeit beinahe so intensiv wie einst in der schwierigen Zeit seiner Amtsübernahme. Ihm lag daran, alle Ressorts seiner Verpflichtungen in einem musterhaften Zustand zu hinterlassen. Mehr und mehr auch wurde ihm in der Zeit dieses langsamen Sich-Lösens und Abschiednehmens klar, dass der eigentliche Grund seines Fremdwerdens und Fortwollens wohl nicht das Wissen um die für Kastalien bestehenden Gefahren und die Sorge um dessen Zukunft sei, sondern dass es einfach ein leer und unbeschäftigt gebliebenes Stück seiner selbst, seines Herzens, seiner Seele sei, das nun sein Recht begehrte und sich erfüllen wollte. Das umfangreiche Schreiben, in welchem der Glasperlenspielmeister selbst der Behörde die Gründe für seinen Entschluss darlegt und sie um Entlassung aus seinem Amte bittet, ist uns erhalten geblieben. Wie wir zu wissen glauben, hätte es um jene Zeit seinen Absichten allerdings weit eher entsprochen, wenn er ohne weiteres sein Amt niedergelegt und seinen Austritt aus dem Orden erklärt hätte, statt erst den vor seinen Augen nun beinahe zur Komödie gewordenen Umgang mit dem Gesuch zu wählen. Doch glaubte er, die eigens für ihn gefertigte Arbeit seines Freundes Tegularius nicht einfach weglegen zu dürfen. Er nahm sie denn auch mit herzlichen Worten des Dankes und der Anerkennung entgegen. Danach aber zog Knecht sich zurück und verfasste, immerhin unter Benützung mancher Teile dieses Manuskripts, das Schreiben des Magister Ludi an die Erziehungsbehörde. Es gehört zu den Pflichten des Magisters, die Behörde darauf aufmerksam zu machen, wenn seiner regelgetreuen Amtsführung Hindernisse entgegentreten oder Gefahren drohen. Um es ganz kurz auszudrücken, ich habe begonnen, an meiner Fähigkeit zur vollwertigen Führung meines Amtes zu zweifeln, weil ich mein Amt selbst, weil ich das von mir zu pflegende Glasperlenspiel selbst für bedroht halten muss. Es sei mir erlaubt, die Situation durch ein Gleichnis zu verdeutlichen. Es sitzt einer in der Dachstube über einer subtilen Gelehrtenarbeit. Da merkt er, dass unten im Hause Feuer ausgebrochen sein muss. Er wird nicht erwägen, ob es seines Amtes sei oder ob er nicht besser seine Tabellen ins Reine zu bringen habe, sondern er wird hinunterlaufen und das Haus zu retten suchen. Es nähern sich kritische Zeiten. Überall spürt man die Vorzeichen. Die Welt will wieder einmal ihren Schwerpunkt verlegen. Machtverschiebungen bereiten sich vor. Sie werden nicht ohne Krieg und Gewalt sich vollziehen. Schon jetzt sprechen manche unserer Parlamentarier gelegentlich recht deutlich davon, dass Kastalien ein etwas teurer Luxus für unser Land sei. Sobald es zu ernstlichen kriegerischen Rüstungen zur Abwehr nur genötigt sein wird, und das kann bald geschehen, wird es zu großen Sparmaßnahmen kommen. Eben diese Rüstung wird vielleicht in Bälde wieder oberstes Gebot sein. Es wird alsdann auch ohne Zweifel sofort eine kriegerische Ideologie in Schwung kommen und namentlich die Jugend ergreifen. Eine Schlagwortweltanschauung, nach welcher Gelehrte und Gelehrtentum, Latein und Mathematik, Bildung und Geistespflege nur so weit als lebensberechtigt gelten, als sie kriegerischen Zwecken zu dienen vermögen. Die Woge ist schon unterwegs. Sie wird uns wegspülen. Wir können, wenn wir wollen, die Augen schließen. Für mich jedoch, und wohl nicht für mich allein, würde diese Ruhe nicht die des guten Gewissens sein. Ich möchte nicht in Ruhe weiter mein Amt verwalten und Glasperlenspiele spielen, zufrieden damit, dass das Kommende mich ja wohl nicht mehr am Leben treffen werde. Nein, sondern mir scheint es notwendig, mich zu erinnern, dass auch wir Unpolitischen der Weltgeschichte angehören und sie machen helfen. Damit bin ich nun auch bei dem persönlichen Gesuch angelangt, das ich an die verehrliche Behörde richten möchte. Ich bitte daher, mich meines Amtes als Magister Ludi zu entheben und mir draußen im Lande eine gewöhnliche Schule anzuvertrauen, eine große oder kleine, und mir zu erlauben, an dieser Schule unsere Grundsätze in jungen Weltmenschen zu Fleisch und Blut werden zu lassen. Es möge der verehrlichen Behörde belieben, mein Gesuch und dessen Begründung mit Wohlwollen zu prüfen. Unterzeichnet mit der Glasperlenspielmeister. Tegularius wusste nicht, wie wenig in diesem Schriftstück von seiner Arbeit übrig geblieben war. Er hat es in dieser seiner letzten Fassung nicht zu sehen bekommen. Auch von der Antwort erfuhr Tegularius nichts. Hochgeschätzter Kollege, mit nicht gewöhnlichem Interesse hat sowohl die Ordensleitung wie das Magisterkollegium von eurem geistvollen Rundschreiben Kenntnis genommen. Dass die Behörde ein so abrupt gestelltes und so eigenartig begründetes Gesuch unmöglich annehmen kann, hätte der Gesuchsteller von vornherein wissen müssen. Selbstverständlich beantwortet die Behörde es mit Nein. Was würde aus unserer Hierarchie, wenn es nicht mehr der Orden und der Auftrag der Behörde wäre, der jeden auf seinen Platz stellt? Damit wäre eure Bitte um Antwort auf euer Schreiben erfüllt.